Das sind die aktuellen Themen. Reifendiebstahl am Kreerweg, Brand in Diepenau und Hoya siegt erneut. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses im historischen Rathaus in Nienburg statt. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft auf dem Grundstück der Luise-Wünekin-Straße 2 sowie der weitere Bebauungsplan zum Umbau des Stadtarchivs und der Stadtbibliothek in der Langen Straße 31 bis 33. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Autowerkstatt am Kreerweg in Nienburg. Reifen im Gesamtwert von über 40.000 Euro wurden dabei entwendet. Für die Ergreifung der Täter wurde eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Inhaber Dieter Klötzing schildert den möglichen Tathergang. Die Täter sind durch den Maschendraht aufs Gelände gelangt, sind mit einem Transporter, welcher Marke kann man natürlich nicht sagen, draufgefahren, haben eine gut gesicherte Halle aufgebrochen, haben Reifen mit Felge entwendet. Alles verschiedene Marken, also wirklich hochwertige Reifen, sind auf der gleichen Spur von dem Gelände wieder runtergefahren. Im Moment kommen wir nicht weiter. Wir würden für die Ergreifung der Täter, für sachdienliche Hinweise, dass die Täter gegriffen werden, 1.000 Euro Belohnung aussetzen. Zum Brand eines Komposthaufens kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag am Dunkhorster Weg in Diepenau. Die Mieter des Gebäudes bemerkten das Feuer und alarmierten gegen 1 Uhr die örtlichen Feuerwehren. Nach etwa 20 Minuten konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden. Schaden entstand keiner. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die SG Hoya siegt im Nachholspiel der Fußballbezirksliga gestern Abend mit 2:1 gegen Schlusslicht Mörsen-Scharrendorf. Für die Grafenstädter ist es somit der 4. Sieg in Folge. Die SG ist seit 5 Spielen ungeschlagen. Lange machten es die Gäste Hoya schwer, erzielten in der 20. Minute den 1:1 Ausgleich. Der Treffer von Lars Morawczynski 5 Minuten vor der Halbzeit sorgte dann für den Endstand. In der Tabelle klettert Hoya weiter auf Rang 7. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.